Erster dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im Monat Kislev, im 20. Jahr, war ich in der Burg Susa. Zweiter Hanani, mein Bruder, kam mit Männern aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden. Ich fragte auch nach Jerusalem. Die Juden waren von den Weggeführten übrig geblieben. Dritter, sie sagten mir, die Menschen, die in der Provinz geblieben sind, leben in großer Not und Schande. Die Mauern von Jerusalem sind zerstört. Die Tore sind verbrannt. Vierter, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich war viele Tage traurig. Ich fastete und betete immer zu Gott im Himmel. Fünfter, ich sagte, O, Herr, du Gott im Himmel. Du bist ein großer und starker Gott. Du hältst deine Versprechen für die, die dich lieben. Du hältst deine Versprechen für die, die deine Gebote befolgen. Sechster, bitte höre mein Gebet. Bitte sieh mich an. Ich bete Tag und Nacht für dein Volk Israel. Ich sage dir die Sünden der Israeliten. Wir haben gegen dich gesündigt. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Siebter, wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben deine Gebote nicht befolgt. Du hast sie Mose gegeben. Achter, erinnere dich an dein Wort zu Mose. Du hast gesagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, werde ich euch unter die Völker schicken. Neunter, aber wenn ihr zu mir zurückkommt und meine Gebote befolgt, auch wenn eure Leute weit weg sind, werde ich sie sammeln. Ich werde sie nach Hause bringen. Ich werde sie an den Ort bringen, den ich für meinen Namen gewählt habe. Zehnter, sie sind dein Volk und deine Diener. Du hast sie mit deiner großen Kraft gerettet. Du hast sie mit deiner starken Hand gerettet. Elfter, o Herr, bitte höre mein Gebet. Höre auch das Gebet deiner Diener. Sie freuen sich, deinen Namen zu ehren. Bitte hilf mir heute. Lass diesen Mann freundlich zu mir sein. Ich war der Mundschenk des Königs.